Sachen, die wir machen, sind zum Lachen. Doch welche Sachen sollen wir machen, damit sie uns beachten? Baby, baby, ist die Liste des Witzes hochintelligent? Waren wir zu früh wach oder haben wir bloß verpennt? Ein Produkt so schnell geschluckt, weil es dich nicht juckt, das Bann und zählt nicht zu. In diesem Versteck und du hast wieder nichts gecheckt, dass ein Herz nur schlägt, wenn man es auch entdeckt. Baby, baby, dieses Zeichen sollte reichen, um zu begreifen, auf welche Weise wir leiden und doch bleiben. Baby, baby, wenn sie mit dem Finger auf uns zeigen und lachen, wenn sie ja stets alles besser machen. Ein Produkt so schnell geschluckt, weil es dich nicht juckt, dass man uns hier nicht sucht. In diesem Versteck und du hast wieder nichts gecheckt, dass dein Herz nur schlägt, wenn man es auch entdeckt. Baby, baby, ich hab gesehen, wie wir untergehen, und die Zeit blieb stehen, und wir fingen an zu beten. Unser der hungrigen Meute. Jetzt hab ich erkannt, was ich dir bedeute. Ja! Ein Produkt so schnell geschluckt, weil es dich nicht juckt, dass man uns hier nicht sucht. In diesem Versteck und du hast wieder nichts gecheckt, dass dein Herz nur schlägt, wenn man es auch entdeckt.